欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我。 那我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag. Ich habe gestern Abend meinen Rucksack in der U-Bahn vergessen. Guten Tag. Können Sie den Rucksack bitte genauer beschreiben? Er ist dunkelblau und aus einem festen Stoff. In der Seitentasche war eine Wasserflasche. Einen Moment, ich schaue im System nach. Wurde heute Morgen ein blauer Rucksack abgegeben? Wissen Sie auch, was der Inhalt ist? Mein Führerschein müsste darin sein. Ja, hier ist einer. Er enthält einen Laptop und Dokumente. Ich brauche Ihre Unterschrift, damit Sie ihn abholen können. Das ist er. Hat der Finder seinen Namen hinterlassen? Ich möchte ihm eine Belohnung geben. Nein, die Abgabe war leider anonym. 刚刚这段对话发生在失物招领处，我们来看看细节。Lucas 一开始说他把背包忘了，用了 forgotten 这个词。 没错 ，Schmidt 太太请他更加详细的 beschreiben， 也就是描述。Lucas 提到背包是坚固的 stuff， 布料做的，而且 die Seitentasche。 侧外里有水瓶。 这里 Schmidt 太太查系统时问了一个被动句。如果是现在式的被动语态，会是用 wird 加上动词的变化形式，像是 wird abgegeben 表示背包被缴交。 接着 Lucas Mohn Wissen Sie auch, was der Inhalt ist? 这是带有 W 疑问词的不直接问句。记得在这类句型中动词 ist 要放在最后面。他关心的是 der Inhalt 内容物，特别是 der Führerschein 驾照。 对了 ，Lucas 提到驾照时用了情态助动词，我们也要学会他们的过去式，例如 können 变成 konnten 或是。 müssen 变成 mussten 最后要 abholen 领取背包需要 die Unterschrift 签名 Lucas 想给 die Belohnung 奖励但拾获者没有 hinterlassen 留下姓名是 anonym 匿名的 希望大家都能学会这些实用的词汇和语法。我们下次见。